Sag, sollen wir, anstatt Allahs anrufen, was uns nicht nützt und nicht schadet, und auf unseren Fersen kehrt machen, nachdem Allah uns recht geleitet hat, wie derjenige, den die Teufel auf der Erde verführt haben, so dass er verwirrt ist? Er hat Gefährten, die ihn zur Rechtleitung einladen. Komm zu uns. Sag, gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Und uns wurde befohlen, uns dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben.